Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, zur letzten Reihe Parkett. Wir begrüßen zum ersten Mal meine liebe Schwester Jean im Podcast und sie hat eine sehr unterhaltsame, satirische Actionkomödie mit vielen namhaften Schauspielern mitgebracht. Tropic Thunder. Ein Film im Film mit Darstellern, die glauben, einen Kriegsfilm zu drehen, jedoch ausgesetzt im Dschungel in die Quere einer Drogenbande geraten und dabei ihr blaues Wunder erleben. Also hört gebannt, seid gespannt und macht es euch bequem. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert, selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, zur letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Yves und ich begrüße euch und ich begrüße einen Gast, den ihr noch nie gehört habt, nämlich meine Schwester ist zu Besuch. Hallo. In meinem Studio, auch wenn es kein Studio ist. Hallo Jean, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Sehr schön, das schärft die Sinne, wenn man nervös ist. Habe ich mal gehört. Wir haben uns letztens in Person getroffen, am Samstag. Richtig. Und du hast schon angekündigt, du hast sehr viele Filme in letzter Zeit gesehen, seit ich dich angefragt habe. Genau, richtig. Es ist doch irgendwie mehr dazu zusammengekommen, als ich gedacht habe in den letzten, ich glaube, 2 oder 3 Wochen, als du gefragt hast. Mhm. Ja. Ja, so ungefähr. Ja, glaub schon. Ja, ich habe mir extra was notiert. Mal sehen, ob der Bob was für dich dabei ist. Wir haben ja doch einen sehr, ja, sagen wir mal, unterschiedlichen Filmgeschmack, würde ich mal behaupten. Na, so viel sehr anders ist es auch nicht. Ich meine, ja, sagen wir mal den so. Den Film, den wir heute besprechen, haben wir auch zum ersten Mal zusammengeguckt, soweit ich mich erinnern kann. Und das finden den beide wohl sehr gut. Den kenne ich durch dich. Insofern. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, so die verrückten Filme, die sonst vielleicht nicht jeder guckt, die gucken wir gerne beide. Aber ja, mal sehen. Es ist auch, denke ich, ein, 2 Filme dabei, die du kennst. Ah ja. Denke ich. Na, dann schieß mal los. Ich habe zum Beispiel den Film geguckt, Striptease, wenn ihr das was sagt. Striptease, habe ich mal gehört. Mit Demi Moore. Ach ja. Ich glaube, den haben wir aber auch schon mal geguckt bei meinen Eltern, also bei uns, bei Mama und Papa zu Hause. Kann sein, ja. Der ist von 96. Ist auch gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Wer spielt denn noch mit Richard Gere oder so? Nee, ich glaube, das war es schon an bekannten Schauspielern. Außerdem. Ach so, nur sie. Ja, okay. Da ist sie wohl noch sehr, sehr, also wirklich noch jung. Da sieht sie noch sehr frisch aus. Frisch aus. Würdest du empfehlen, ja? Ich würde ihn empfehlen, ja. Also wenn man, ja klar, es ist halt schon was älterer Film, ne, von den 90ern. Wenn man solche Filme mag, würde ich ihn auf jeden Fall empfehlen. Ist spannend. Ist das nicht so ein Thriller? Nee. Wie der Opa sagen würde? Nee. Ich weiß nicht, soll ich mal kurz sagen, was es grob geht? Ja, grob kannst du mal kurz anschneiden. Ja, es geht halt nur darum, sie, die Demi Moore war halt mal eine, hat mal bei der Polizei gearbeitet, durch ihren Mann, ist aber irgendwie, wurde sie dann gefeuert, weil der kriminell geworden ist und dann kriegt sie halt das Sorgerecht für ihr Kind nicht und muss halt nebenbei als Stripperin arbeiten, um das Geld zu verdienen, okay, und versucht halt auch irgendwie ihre Tochter zurückzukriegen. Ja, das ist und so Gesellschaftsdrama, ja. Genau, richtig. Und dann okay, kommt halt so ein, sagen wir mal, ein Geldgeber, der sich in die verliebt und dann ist sie halt hin und her gerissen, ob sie das machen soll, was er halt will oder nicht, um halt ans Geld zu kommen für die Tochter und so. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Ja. Ja. Dann habe ich gesehen, wo ich weiß, dass du den nicht magst, Avatar 2. Den habe ich auch gesehen. Habe ich mitbekommen, dass du da nicht so von begeistert warst. Ja, du hast ihn zu Hause jetzt geschaut, ja. Genau, wo der jetzt bei, ich glaube, Disney ist der ja umsonst, ne? Den ersten habe ich auf DVD zu Hause mit allen möglichen, keine Ahnung, Kinoversion und Extended-Version und keine Ahnung. Gibt es noch eine Extended-Version? Ja, weiß ich nicht. Es sind irgendwie 3 Versionen auf dieser DVD. Ich weiß es nicht. Und gefühlt 4 Stunden lang geht der Film dann. Ja, ich glaube, das kommt seiner. Ja, also. Aber lohnt sich das überhaupt, ohne das 3D denn noch zu gucken? Weil die Story fand ich echt lahm. Ich fand ihn okay. Ich muss sagen, ich fand den ersten besser. Vielleicht, weil es auch was Neues war beim ersten Teil. Und beim zweiten kannte man ja schon alles im Grunde genommen. Und eigentlich muss man ja zugeben, dass die Geschichte ja so abläuft, dass das immer wieder das Gleiche ist. Ne? Die Menschen kommen, wollen das zerstören, richtig, ja. Die kämpfen, gewinnen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Spoiler, ich würde jetzt sagen, die haben das Ende halt offen gelassen für den dritten Film. Ich weiß zwar nicht, was sie dann da das Gleiche nochmal abziehen noch wollen. Aber, naja, bestimmt. Okay. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, kommen da wohl alle so Elemente irgendwie mal vor. Im ersten Teil sind es ja, leben die in den Bäumen, Höhe, also im Dschungel oder sowas in Art. Oder irgendwie so, ich habe den ersten nicht gesehen. Im zweiten sind sie halt im Wasser, jetzt vielleicht noch irgendwie unter der Erde, keine Ahnung. Ja, aber ich finde, das ist dann irgendwann, ja, sagen wir mal, ausgelutscht, das Thema, weil es halt immer das Gleiche ist. Muss man halt gucken, dass es nicht sich ständig wiederholt, die Geschichte. Das stimmt. Der nächste, den ich geguckt habe, ist Black Mass. Weiß ich, ob die ach, das hier mit sagt. Johnny Depp? Ja, genau. Ja, den habe ich mal gesehen. Das ist gar nicht schlecht. Ja, fand ich wohl auch gut. Die haben den, das ist ja wohl, glaube ich, nach so einer, was heißt wahre Begebenheit. Also den Typen gibt es ja wirklich, den er da im Film spielt. Ich finde, die haben den wohl sehr gut dargestellt. Krimineller ist das, ne? Ja. Bitte? So ein Krimineller spielt er. Ja, so eine Art, ja, nicht wirklich Mafia, aber irgendwie schon. Also so, schon so Bandenkriminalität. Genau, das. Und ich weiß, am Ende zeigen sie ja noch mal die Originalbilder von den Kriminellen. Ach ja. Oder so. Und ich finde, die haben den echt, man ist immer ein bisschen irritiert, wie er aussieht. Aber wenn man am Ende sieht, wie der Echte aussieht, haben sie ihn schon echt gut hingekriegt, muss ich sagen. Ja. Ja. Also würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Fand ich einen guten Film. Ich meine, ich gucke sowieso Johnny Depp sehr gerne. Zombieland. Kennst du ja bestimmt auch. Ja, hab ich mal gesehen. Ich verstehe den Hype darum nicht so, aber. Ja, also Hype würde ich jetzt nicht auf meiner Seite jetzt nicht unbedingt sagen. Ist jetzt halt. Ist uns schon ein schöner Sonntagsfilm. Also ja, man kann mal gucken. Genau. Am lustigsten fand ich die Szene, wo Bill Murray vorkommt in der Villa, wo er sich so als Zombie verkleidet und dann wird er von einem Zombie gefressen oder so. Ja, der wird erschossen, der Bill fucking Murray. Oder. Darf ich Schimpfwörter sagen? Ja, ich habe den Podcast als Erwachsenen-Content gekennzeichnet. War auch nur ein Zitat, das war nicht meine Redensweise. Nee, ich weiß, was jetzt zu Hause los drum geht. Wird vielleicht, ist vielleicht in den letzten Jahren sogar noch schlimmer geworden, wer weiß. Noch schlimmer? So oft sehen wir uns ja nicht. Dann habe ich gesehen Fall. Vom letzten Jahr ist der rausgekommen. Ist das? Sagt mir jetzt gerade nichts. Ich habe den auch nur geguckt, weil Sascha irgendwann zu Hause war und hat aus Langeweile mal rumgeguckt und hat den angefangen sich anzugucken oder hat ihn auch geguckt und hat dann halt gesagt, hat mir das so ein bisschen erzählt und dann habe ich halt auch den angeguckt irgendwann, wo ich dann zu Hause war. Da geht es im Grunde um zwei Mädels, die, oder so eine Gruppe, das sind zwei Mädels und ein Junge, die eine ist auch ein Pärchen und die klettern halt so riskant, ohne Sicherung und sowas. Ach so, ja. Und dabei stürzt halt der Typ halt ab und stirbt und die eine ist dann halt so depressiv und die Freundin will die halt so wieder aus dem Tief halt rausziehen. Und dann fahren die irgendwo ins Nirgendwo und da ist so ein Fernsehturm. Keine Ahnung, wie viele Meter hoch, also extrem hoch, aber auch schon verrostet und ganz alt, wird auch nicht mehr genutzt und die klettern da halt hoch. Und dann bricht halt so die Leiter ab und dann sind die da oben gefangen und kommen halt nicht mehr runter. Ach so, okay. Ja. So, und dann passieren halt so, versuchen die halt irgendwie Hilfe zu rufen mit allem Möglichen, was sie da dabei haben und ja, ist halt auch nicht schlecht. Er zieht sich zwischendurch ein bisschen, dass man dranbleiben muss. Ja. Ja, also kann man gucken, muss man jetzt nicht unbedingt. Also gibt's auf Netflix oder was? Oder Prime? Ich glaube Prime. Ich glaube, der ist bei Prime drin. Ja, Kann man mal machen, aber man hat jetzt nichts verpasst. Finde ich. Okay. Dann haben wir noch geguckt Falling Down. Ach ja, mit Michael Douglas. Genau, der. Richtig. Den, Der ist echt klasse. Ja, der ist wohl gut. Ist eigentlich voll Saschas Film, weil der das ja klasse findet, wie der da ausrastet aus nichts manchmal. Ja, ja. Das findet er ganz gut, weil das ist halt so, ja, man irgendwie fühlt man's, man fühlt so mit ihm, ne? Man kann das irgendwie so mitfühlen, aber ist aber auch ja, eigentlich ist irgendwie ganz nicht so witzig, gut. Weil er ist ja eigentlich, genau, er ist ja eigentlich der Antagonist in dem Film, den wir da die ganze Zeit begleiten. Richtig. Und der halt völlig freidreht, weil die Gesellschaft ihn halt an den Nervenzusammenbruch so fast getrieben hat. Richtig, eigentlich all ist alles... Druck und was da passiert. Ja, alles, was der macht, ist eigentlich im Grunde genommen falsch und darf man gar nicht gut finden, aber irgendwie versteht man ihn. Ja. Wenn man das so sieht, weil irgendwie kann man das so nachvollziehen. Der hat es einfach satt. Richtig. Richtig. Der ist echt gut, den würde ich auch empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Er ist halt auch schon was älter. Ich hab mir das eben extra nochmal aufgeschrieben. Der ist von 93. 93, okay. Genau. Und dann haben wir noch geguckt. Da hatten wir gestern noch mal ganz kurz drüber gesprochen. Der älteste Film, wo du dich schon gewundert hast, dass ich sowas gucke. Ach ja, dann bestimmt. Willst du raten? Sag das mal. Disney-Film vermutlich. Nein. Ja, klar, die gucke ich sehr gerne. Die habe ich auch fast alles zu Hause. Aber Ein Goldfisch an der Leine. Ach so, ja, witzig. Mit Rock Hudson. Da hatte ich irgendwann das letzte nochmal das Bedürfnis, den zu gucken, weil ich den eigentlich sehr gut finde. Hä, wo gibt's den? Nirgends. Sag einfach mal, ich hab's auf DVD geguckt. Ja. Ja. Sehr gut. Weil ich glaube, den kann man leider nicht irgendwo streamen. Der ist, glaube ich, nicht drin. Achso. Schade. Ja, finde ich auch sehr schade, weil das ist eigentlich irgendwie so ein. Ja, Klassiker kann man nicht sagen, aber das ist so ein alter Film, der einfach, wenn man so auf Komödien steht und so war, also so gerne mal lacht und so, dann finde ich, das ist auf jeden Fall eine gute Filmempfehlung. Ja, der ist richtig witzig. Halt einer Screwball-Comedy nennt sich das. Okay. Dieses Genre. War halt ein bisschen tollpatschig und so Verwechslungssachen dabei sind. Ja, genau. Also es geht halt so glückliche darum, Zufälle passieren halt immer. Ja, der Typ arbeitet irgendwie bei Abercrombie oder so, was damals noch kein Modegeschäft war, sondern so Sportartikel. Genau. Und er ist halt der Experte für Fishing, also Angelsachen. Hat aber so im Leben selber noch nie gefischt und wird da immer am Rat gefragt im Laden und was soll man denn dafür benutzen für den Fisch. Er preist er dann halt logischerweise immer die neuesten Sachen an und hat ein Buch geschrieben, wie man das und das am besten macht. Richtig. Und gerät dann irgendwie durch Zufall in die Situation, dass er an so einem Fishing-Wettbewerb teilnehmen muss, ohne dass er je selber meine Angel tatsächlich benutzt hat, so richtig. Richtig. Und das ist dann halt mit einigen Situationen verbunden. Wo man sagen muss, zu seiner Verteidigung, er hat auch nie behauptet, dass er angeln kann. Das muss man schon dazu sagen. Ja, das hat er. Aber er lässt ja alle im Glauben auch. Das weiß er ja selber. Das stimmt wohl. Ja. Das stimmt. Es ist wirklich richtig, richtig lustig. Ja, also wenn irgendeiner mal dazu kommt, den irgendwo zu gucken oder den zu streamen, dann auf jeden Fall definitive Filmempfehlung. Oh ja. Der ist klasse. Ansonsten habe ich nur noch einen Film jetzt, der mir so im Kopf geblieben ist. Und zwar, das habe ich dir ja auch gesagt, ich war vor 2 Wochen im Kino. Ach ja. Davor aber wohl das letzte Mal vor Corona. Also ich bin da... Das ist lange her. Oh ja. Ich glaube, den letzten Film, den ich geguckt habe im Kino, kann ich dir gar nicht mehr sagen, kann ich mich nicht dran erinnern. Weil das schon so lange her ist. Obwohl ich eigentlich schon ganz gerne ins Kino gehe, aber seit Corona bin ich. Ja, ich weiß, du bist mit irgendeiner Freundin immer mal gegangen, ne? Genau, meine beste Freundin Jenny. Wir haben eigentlich immer das so gehabt, dass wir zu unseren Geburtstagen zum Beispiel uns immer gegenseitig eingeladen haben. Dass wir uns irgendeinen Film ausgesucht haben. Wir sind natürlich auch gerne, ja, Disney-Fans, wir beide. Deswegen war natürlich klar, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall zu Ariel gehen. Mhm. Ja, den habe ich mir auf jeden Fall angeguckt. Ich muss dazu sagen, ich bin normalerweise kein Fan von den Realverfilmungen. Ja, ich bis jetzt auch noch nicht so. Ja, also ich bin sehr großer Disney-Fan. Ich habe viele DVDs zu Hause von den Originalen. Auch regelrecht, sagen wir mal, Disney-Regale mit Figuren und allem drum und dran. Wow. Ich muss auch zugeben, dass ich den Original-Ariel-Film gar nicht so gut finde. Das ist jetzt nicht einer der besten Disney-Filme. Ist das jetzt der Postmann? Ja. Der ist hartnäckig, der Postmann. Ich denke mal, dass es der Postmann ist, weil Sascha ist ja arbeiten. Ja, soll das vor die Tür legen. Ich muss zum Beispiel sagen, dass ich bei Ariel den zweiten Teil, das ist ja nicht richtig offiziell der zweite Teil, aber da gibt es ja noch einen. Es gibt einen zweiten? Es gibt sogar drei. Was? Es gibt den ersten Teil, wie sie den Erik kennenlernt und dann halt zum Menschen wird. Ja, den. Dann gibt es sozusagen den zweiten Teil, wie alles begann, heißt der. Den finde ich halt besser, wo halt gezeigt wird, wie die Mutter stirbt und da ja eigentlich Musikverbot ist im ganzen Unterwasserwelt und die sich aber da so gegen auftut, weil die das halt nicht verstehen kann, die Ariel. Und dann gibt es noch den dritten, wo glaube ich, den habe ich aber noch nie gesehen, zu meiner Schande, die Ariel und der Erik ein Kind haben auch. Ich glaube Melody oder so heißt die. Naja, jetzt schweifen wir ab. Auf jeden Fall habe ich den geguckt. Ja. Fand ihn überraschend gut. Oha, okay. Besser als bis jetzt die anderen Echtverfilmungen wie Aladdin oder sowas. Mhm. Die Besetzung war auch sehr gut. Also die haben die Schauspieler sehr gut gewählt. Zum Beispiel die Ursula spielt ja die Melissa McCartney, heißt die, glaube ich. Ne? Mhm. Die ich eigentlich gar nicht leiden kann. Ach, es geht eigentlich. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Also sie passt eigentlich, sie macht die Rolle eigentlich sehr gut als Bösewicht in Ariel. Okay. Dann haben sie, glaube ich, als Vater diesen Spanier genommen. Javier Bardem. Genau, den finde ich war auch sehr gut gewählt. Das passt sehr gut. An sich war der Film wirklich gut. Also kann man auf jeden Fall empfehlen, dass man den mal guckt. Muss jetzt nicht unbedingt Kino sein, aber an sich schon. Ja. Ich finde, sie hätten halt die Ariel anders darstellen können. Weil sie wirkt in den Originalfilmen sehr quirlig, sehr aufgedreht, sehr neugierig. Und das haben sie, finde ich, in dieser Originalverfilmung doch sehr zurückhaltend gemacht. Also es ist, okay. Vom Charakter, es hat halt nicht so ganz gepasst von der Ariel her. Der Rest war schon nicht gut. Aber ich finde, da hätten sie das hätten sie alles ein bisschen anders machen können, also besser. Und vor allen Dingen hätte ich mir gehofft, dass es ein bisschen, gerade im Kino, so ein bisschen farbenfroher, noch intensiver gewesen wäre. Grade, ach echt, war es nicht so? Ich habe gehört, dass gerade die Unterwasserwelt, wo es sehr gut aussieht. Ja, also es sieht sehr, sehr echt aus, also sehr real, wirklich. Hm. Auch wie sie zum Beispiel die Krabbe und den Fabius als Fisch gemacht haben, sieht halt wirklich echt aus. Hm. Aber ich hätte es mir irgendwie noch, wie bei Avatar, noch ein bisschen farbenkräftiger, irgendwie intensiver gewünscht. Ach so. Irgendwie, aber okay. Ja gut. Ja. Ist jetzt in Real ja auch nicht unbedingt so, aber man hat es irgendwie so erwartet, fand ich jetzt. Ach so, ja. Weil der Trickfilm ja auch sehr farbenprächtig ist. Genau, richtig. Das sind ja auch sehr grelle Farben. Da. Genau. Grelles Rot, Gelb, was weiß ich, was da alles genau, richtig. An Farben halt vorkommt. Was ich jetzt auch gehört habe, weil du gerade sagtest, ja, der Fabius und der Sebastian und so, die sind sehr realistisch dargestellt. Genau. Habe ich jetzt von einigen auch gehört, dass das halt auch wieder Kritikpunkt ist, weil da, die sehen halt einfach aus wie Tiere, die dann plötzlich reden. Und da fehlt irgendwo dieses, weiß ich nicht, die sehen ja im Trickfilm jetzt auch nicht aus wie Fische natürlich, sondern die haben ja ein Gesicht und so weiter. Ach, richtig. Also ich weiß, was du meinst. Sagen wir mal so, die Krabbe war, also Sebastian war okay als Krabbe. Als ich den Fabius das erste Mal als Fisch gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das sieht überhaupt nicht aus wie aus dem Original. Kann ja, ich meine, kann ja auch eigentlich nicht, weil so extrem bunt und ist es ja jetzt nicht unbedingt im echten Leben. Man musste sich ein bisschen dran gewöhnen, dass er halt so aussieht. Aber es war, okay, war jetzt okay. Ich meine, wenn sie natürlich den Real verfilmen wollen, müssen sie natürlich auch aussehen wie richtige Fische, weil sonst würde man wieder sagen, naja, ist jetzt nicht gerade sehr richtig naturgetreu. Na, also. Ja, naja, ich fand halt, dass bei dem König der Löwen zum Beispiel, fand ich es ganz, ganz furchtbar, weil es einfach nur, die hatten ja gar keine Mimik, die haben einfach nur alles gefehlt. Ja, das stimmt wohl, ja. Und deswegen gehe ich, ich habe den Film, wie gesagt, nicht gesehen, aber wenn die, wenn mir das so gesagt wird, gehe ich halt davon aus, dass es dann bei Ariel ähnlich ist. Ja, das, also stimmt schon. Also es ist, ja, auf der anderen Seite denke ich mir, aber wenn sie es wirklich so real wie möglich machen wollen, dann müssen sie schon gucken, dass es halt, weil jetzt so ein lächelnder, grinsender Fisch in echt ist halt natürlich, weiß ich, ob das wirklich so rüberkommt so gut. Ja, verstehe ich schon auch, ja. Ist halt dann für ein anderes Publikum vielleicht einfach. Richtig. Ist halt ein bisschen schwierig, ein bisschen. Wie das richtig machst, dass es auch wirklich gut ankommt. Dass es nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Ist nicht, nicht so einfach, denke ich. Na gut. Ja, das war's eigentlich von meiner Liste. Ich meine, wir gucken jeden Sonntag einen Bond-Film. Das ist bei uns so... Jeden Sonntag? Ja, wir gucken jeden Sonntag einen Film und meistens suchen wir uns dann irgendeine Filmreihe aus, die wir halt der Reihe nach halt dann durch. Gucken, genau. Ja. Und jetzt sind wir halt bei James Bond halt im Moment. Das lohnt sich? Boah, sagen wir mal so, die guten Filme kommen erst noch. Also ich glaube, wir müssen jetzt einen mit... Ah, wie heißt es, mit Pierce Brosnan noch gucken und dann kommt Daniel Craig. Und da sind ja, glaube ich, auch schon mittlerweile 5 Filme von dem. Dann sind wir auch durch, dann müssen wir uns was Neues überlegen. 4, okay. Ja. Na dann, bin mal gespannt. Ich habe in letzter Zeit der letzten Aufnahme, ist ja gar nicht so lange her wie bei dir wahrscheinlich, auch ein paar Filme gesehen. Ich hatte bei Katharinas Aufnahme an dem Abend dann noch, ich habe glaube ich auch schon, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es im Podcast gesagt oder im Vorgespräch vorher. Dem Abend haben wir noch Mission Impossible 4 und 5 geschaut. Ah ja, du magst den also, ja so gerne, ne, den Schauspieler. Naja, ein neuer Film kommt nächste Woche raus. Ja, das habe ich schon gesehen. Da muss man doch vorbereitet sein. Also wir haben Teil 4 und 5 geschaut, die werden halt immer besser. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich glaube ich nur 1 und 2 gesehen habe. Vielleicht sogar noch 3, aber dann hört es auch schon auf. Na, dann würde ich sagen, dass der zweite Film ein Fehler war. Und du auf jeden Fall weiterschauen solltest. Muss ich mich zu überwinden. Das ist vielleicht die Reihe dann nachbauen. Das kannst du dann anschließen. Mal gucken. Naja, also wir haben heute Mittwoch, am Montag, also vorgestern, haben wir dann den 6. gesehen. Und zwischendurch, ich war ja im Urlaub, haben wir in Dublin im Kino, also ich war in Irland, Asteroid City geschaut von Wes Anderson. Weißt du, das was sagt? Nee. Hab nicht gehört. Ist halt eher sehr speziell und so ein bisschen, naja, man muss es mögen und wer es mag, der kommt auf seine Kosten, würde ich sagen. Ist alles ein bisschen... skurrile Figuren und Pastelltöne mit einer keinen richtigen Story. Also es geht darum, dass gibt's diese Stadt, Asteroid City, irgendwo in der Wüste und da kam irgendwann mal so ein kleiner Meteorit runter und das soll wohl so eine Weltall-Convention für Schüler stattfinden, die da irgendwas präsentieren und bei der Präsentation kommt plötzlich ein kleines Raumschiff mit einem Alien und klaut den Asteroiden. Okay. Und dann werden die alle unter Quarantäne gesetzt, weil die nicht weg dürfen. Ja, und dann parallel dazu gibt es noch so eine Metaebene mit einem Theaterstück, was darauf basiert, wo fand ich nicht klar wird, was zuerst da ist. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, deswegen lasse ich das. Okay. Wir waren dann noch in Köln in Elemental. Ah, okay. Da war ich mit Eva und ihrem Neffen, der war zum ersten Mal im Kino, das war ganz witzig. Der ist auch erst ganz neu, ne? Also jetzt ganz neu im Kino, glaube ich. Ja, ich glaube, vor anderthalb Wochen kam da raus. Ah, okay. Also halt auch ein Disney-Film, ist ganz niedlich gemacht, gibt's halt da verschiedene Elemente, es geht dann hauptsächlich um die Feuerfamilie, die dann halt nur am Stadtrand oder außerhalb der Stadt leben darf, weil es zu gefährlich ist, die in die Stadt zu lassen. Die könnten ja alles anzünden. Mhm. Deswegen leben da eher so die Wasser und Erde, beziehungsweise Pflanzen und Luft, die halt so kleine buschige Wölkchen sind. Die sehen alle ganz witzig animiert aus, finde ich. Also gerade das Feuer sah erstaunlich gut aus, fand ich. Das sind halt so eine Liebesgeschichte, so ein bisschen Romeo und Julia mäßig. Na, okay. Dürfen weil eigentlich nicht, aber... Halt, ja, so halb, also die sollen einen Laden von ihrem Vater übernehmen, was sie nicht unbedingt will. Und dann ist es aber sein Vermächtnis und das soll geschlossen werden, weil irgendwelche Mängel am Bau sind und der Wassertyp arbeitet halt für die Stadt und hat es kontrolliert und dann lernen die sich so kennen und eins führt zum anderen. Mhm. Ja, ist ganz nett. Wer es mag, wird da seinen Spaß dran haben. So. Ja, den wollte ich auch. Müssten jetzt nicht nochmal gucken. Den wollte ich gerne auch gucken, aber ich warte dann, bis er bei Disney drin ist. Ja, ich glaube, das reicht. dann habe ich noch bei unseren Eltern auf Netflix Tyler Rake Extraction 2 geschaut. Okay, sagt mir auch nichts. Mit Chris Hemsworth. Da gab es irgendwie letztes Jahr oder so schon mal den ersten Teil. Mhm. Der war noch ganz gut, fand ich. Es geht halt um so einen Soldaten oder so einen Spezialtypen, der halt, dessen Spezialität ist, Leute aus irgendwelchen Situationen zu extrahieren, also rauszuholen. Mhm. Im ersten Teil ist es, glaube ich, noch eigentlich habe ich es schon wieder vergessen. Ich weiß nur noch, dass der irgendeinen Jungen beschützt, so einen kleinen Jungen. Okay. Den er da, das spielt, glaube ich, in Südostasien oder so. Ja, und dann werden die halt verfolgt und viel Geballer und bla bla. Da war aber noch gut gemacht. Ist der zweite jetzt. Ja. Ja. Ich wollte nur fragen, der Chris Hemsworth ist der ältere von den beiden, ne? Das ist der Tor spielt. Spielt, ne? Ja. Genau, also okay. Wahrscheinlich der ältere. Ja, dann ist es der ältere. Mhm. Okay. Ja, im zweiten Teil war alles ein bisschen zu viel. Also die haben deutlich zu viel gewollt, ohne halt richtig liefern zu können. Es gibt im ersten Teil schon so eine Szene, diese Extraktionsszene, wo die den rausholen da. Im ersten Film geht irgendwie so 10 Minuten ohne sichtbaren Schnitt. Das wollten sie jetzt unbedingt nochmal toppen. Mhm. Da holt er irgendwie so eine Familie aus einem georgischen Knast raus. Und da geht die Szene halt 20 Minuten ohne, in Anführungsstrichen, sichtbaren Schnitt. Und das ist alles ein bisschen zu lang. Und anstrengend, glaube ich. Zu viel. Oder? Ja, das will auch gar nicht aufhören. Der geht halt da rein, holt die raus. Und dann gibt es anschließend, also das dauert schon 10 Minuten. Und dann gibt es halt direkt im Anschluss noch so eine Verfolgungsjagd, wo die erst mit Autos unterwegs sind. Dann auf einem Zug, wo die von Helikoptern verfolgt werden. Das will gar nicht enden. Ja, naja, gut, das ist auch anstrengend zu gucken dann. War halt auch alles sehr vorhersehbar, was da passiert ist. Mhm. Naja, den muss man nicht unbedingt gesehen haben. Gestern waren wir dann noch, ich erwähne es ja öfter mal, Best of Cinema von Studio Kanal im Kino. Gestern lief Eiskalte Engel, vielleicht sagt ihr da was? Nee, auch nicht. Okay, also den haben wir jedenfalls gestern gesehen. Der ist, also eine Freundin, Jördis, die auch schon im Podcast war, die meinte gestern, saß neben mir, meinte, der Film ist ein Kind seiner Zeit. Mhm, und das stimmt okay. Absolut. Der ist von, jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, Ende der 90er auf jeden Fall. Mhm. Und das merkt man auch. Das ist alles ein bisschen, wenn man den mit heutigen Augen betrachtet, Fremdschämen, auch sehr übergriffig in gewissen Situationen. Ja, Und manchen Stellen ist man einfach nur am Kopf schütteln. Also gibt es eine Figur, Cecile, die ist so dümmlich und naiv dargestellt. Und die lässt alles mit sich, also die wird irgendwie einmal auch vom Bett geschubst einfach so und dann hat es keine Konsequenzen oder also so einfach so. Okay, der klingt vielleicht nicht so schlecht, den gucke ich vielleicht auch nochmal. So richtig, also man kann Spaß dran haben, wenn man sowas mag wie After Passion und sowas. Ist halt ähnlich, aber in älter. Okay. Kann man den das Ganze, oh, weiß ich gar nicht, müsste ich nachgucken. Also im Grunde geht es halt darum, dass so Halbgeschwisterpärchen, die halt an sich schon einen sehr schlechten Ruf haben, weil die dafür bekannt sind, anderen das Leben zur Hölle zu machen, so ein bisschen. Und die gehen dann eine Wette ein, da kommt eine neue an die Schule und die hat halt irgendwie auch in einem Artikel veröffentlicht, dass sie halt mit Sex warten will, bis sie den richtigen, die wahre Liebe gefunden hat und so weiter. Und besteht die Wette halt daraus, irgendwie, dass er sie halt rumkriegt und als Belohnung dann die Halbschwester bumsen darf. Was? Und wenn er es halt nicht schafft, kriegt sie seinen alten Jaguar. Mhm, das war eine tolle Wette. Das ist eine tolle Wette, ne? Und dann wird halt da intrigiert und etc. Das ist durchaus witzig. Man kann sich das angucken, man soll jetzt halt nicht zu viel erwarten. Mhm. Also ich habe eine ganz andere Erwartung gehabt einfach, weil es ständig hieß im Vorfeld, ja, Klassiker, Klassiker. Ist sicherlich ein Klassiker, damals hatte da seine Berechtigung. Der Soundtrack ist sehr gut. Mhm. Kann ich ja nachher mal, vielleicht gibt es auf YouTube irgendwie so eine Playlist. Also, ja, den kann man sich auf jeden Fall, der ist sehr, sehr gut. Ansonsten, ja, war es schon witzig. Okay, klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Das war's von mir soweit. Mhm. Was wolltest du noch wissen, ob man den irgendwo sehen kann? Ja, ob man den irgendwo streamen kann. Von 99 ist der. Mhm. Wenn du Paramount Plus hast, ja. Nee. Oder du kaufst oder leisten dir bei Apple TV. Mal gucken. Schreib es mir auf jeden Fall mal auf, wie der heißt. Und dann behalte ich das mal im Auge. Ja, vielleicht kommt er ja doch nochmal auf Netflix oder so. Gut, dann kommen wir mal zu unserem Hauptfilm. Du hast, glaube ich, zwei vorgeschlagen und dich dann für den einen entschieden. Ja, habe mich dann auch für einen kurzen Moment geärgert, dass ich nicht doch vielleicht den anderen genommen hätte. Was war der andere nochmal? Ich weiß es gar nicht. Tucker and Dale vs. Evil. Ah, ja, super. Ich glaube, der wäre auch ein bisschen einfacher zu erklären gewesen. Aber das den können wir uns vielleicht für irgendwann mal aufheben. Jo, gerne. Ja. Können wir gerne mal. Und jetzt ist es geworden. Tropic Thunder. Hm. Mit Ben Stiller. Genau, ich glaube, der hat sogar Regie geführt. Der hat Regie geführt und am Drehbuch mitgeschrieben. Genau, irgendwie sowas war es. Also seine ursprüngliche Idee ist das auch. Ja, dafür, dass ich den eigentlich gar nicht so gerne gucke als Schauspieler, ist der Film gut, muss ich sagen. Ja, also ja. Ich weiß gar nicht, wie man den Film beschreiben soll. Aber wenn man auf, sagen wir mal, eine spezielle Art von Humor und Komik steht, ist der auf jeden Fall wert zu gucken. Hm. Also ich denke, es ist schon so eine, Ich denke, es gibt andere, die das furchtbar finden, diesen Film. Die Art und Weise, wie das, ja, von der Komik. Aber ich finde ihn sehr gut. Es ist halt eine sehr überspitzte Satire auf richtig, genau. Ich glaub, Hollywood und Hollywood-Stars und andere Kriegsfilme. Genau. Ich glaube, der hat auch einiges an Kritik abgekriegt. Ja, bin ich mir sicher. Wo die, also ich habe mal so bei Wikipedia geguckt, da steht ja auch mal so eine, ist ja so ein Unterteiler mit Kritiken und sowas. Und dann war da auch schon einiges, was da negativ angesprochen wurde, wo der sich auch ein bisschen rechtfertigen musste dafür. Ja. Kann ich irgendwie auch verstehen. Aber man kann auch drüber lachen. Wir können ja nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Willst du es kurz zusammenzufassen? Ich kann es probieren. Also ich finde es ganz, ganz schwierig, muss ich sagen. Deswegen versuch's mal in 3-4 Sätzen. In 3-4 Sätzen. Also ich glaube, das Einfachste erklärt ist, ja, im Grunde genommen geht es darum, in einem Film, um Schauspieler, die in diesem Also die drehen gerade einen Kriegsfilm? Genau, also das sind Schauspieler, die einen Kriegsfilm drehen, der aber ja am Ende eigentlich sich herausstellt, dass gar kein Film ist, in dem Sinne, also dass gar kein richtiger Drehfilm ist. Deswegen sage ich ja, ich hab echt geärgert, dass ich den genommen habe, weil ich nicht weiß, wie man das erklären soll, dass man das versteht, als jemand, der den noch nicht gesehen hat. Soll ich es kurz versuchen? Ja, probier du mal. Also, es gibt einen Film, der heißt Tropic Thunder. Den versuchen die zu drehen. Also einen wohl ernst gemeinten Kriegsfilm, den die Schauspieler da versuchen zu drehen. Und durch deren dievenhaftes Auftreten und die beschweren sich auch am Anfang die ganze Zeit über alles Mögliche und sind kein richtiges Team, verliert der Regisseur, weil da schon im Film heißt, nach 3 Tagen sind die schon 2 Wochen im Rückstand oder so. Witzig. Weil er halt Druck vom Produzenten bekommt und die Kontrolle irgendwie über die Dreharbeiten verliert, schickt er die dann quasi alle so abseits vom Set in den Dschungel und hat da so Kameras präpariert und will das Ding halt so, er sagt, Guerilla-Style-mäßig drehen, so dass halt versteckte Kameras sind und dann dreht er selber mit Handkamera noch irgendwie zwischen den Bäumen. Und dann passiert es aber, dass die genau in dem Gebiet landen, wo halt Drogenproduzenten und Schmuggler ihr Werk verrichten. Was wohl witzigerweise fast genauso in dem Film auch dargestellt werden sollte eigentlich. Ja, also die werden da abgesetzt, haben da so Drehlisten, die die halt erfüllen sollen. Und die denken halt immer noch, die drehen den Film, obwohl die da schon in der Realität sind und verstehen es halt gar nicht. Das ist halt der Witz dann an der Sache. Genau. Ja, so grob zusammengefasst, dann passiert halt zufällig genau das, was eigentlich im Film passieren soll. In Realität, die trennen sich irgendwann, der eine wird gefangen genommen, dann treffen die auf das Dorf, wo der zufällig halt auch gerade ist. Ja, so wie es halt im Drehbuch eigentlich auch steht, eigentlich alles. Genau. So ist es eigentlich für das Drehbuch geplant gewesen. Und irgendwie passiert das auch genau so, obwohl es eigentlich gar nicht gefilmt wird. Also zumindest nicht geplant gefilmt eigentlich in dem Moment ist. Das ist schon ganz gut gemacht, ja. Genau, das ist halt der Witz an der Sache. Ja, also spielen sehr viele hochkarätige Schauspieler mit. Richtig. Die kann man fast gar nicht an einer Hand abzählen. Wir haben Ben Stiller, wie gesagt, Robert Downey Jr., Jack Black, mein großer Liebling, in einem seiner besseren Filme. Nick Nolte spielt in einer kleinen Rolle mit, den ich auch sehr mag. Matthew McConaughey hat eine ganz witzige Rolle, finde ich. Ich finde, als witzigste Rolle hat Tom Cruise. Dafür, dass ich den eigentlich nicht gerne gucke, finde ich den wohl sehr gut in dem Film. Der ist auch klasse. Der spielt den Produzenten, der sehr viel flucht und sehr viel rumkommandiert. Auch sehr gut dargestellt als dieser, wie soll man sagen, von sich selbst überzeugter, aber den haben die so furchtbar dargestellt, als eigentlich dicker, voll behaarter, mit Hemd halb aufgeknöpft und riesen Brust herauskommt mit Goldkettchen und Halbglatze. Fette Hände. Und den würdest du eigentlich auf der Straße noch nicht mal angucken, aber der ist so von sich überzeugt und der stellt das aber auch so gut dar. Das ist wohl sehr gut gemacht, muss man schon sagen. Passt sehr gut. Das ist echt witzig, ja. Also der Film startet halt, wie gesagt, erstmal mit so Fake-Trailern, was ich schon ganz witzig fand. Ja, vor allen Dingen der Trailer von Robert Downey Jr. als Kirk Lazarus in diesem Kloster. Das ist sehr gut gemacht. Satan's LA. Ja, da fängt es ja schon an, dass sie so spezielle Gruppen halt sich auch ein bisschen eigentlich lustig machen, was sie aber eigentlich gar nicht wollen, weil die wollen sich ja eigentlich über die Schauspieler lustig machen, ne, in dem Film. Deswegen, ja, haben sie schon ganz gut gemacht. Aber da werden die quasi Figuren, also die Schauspieler, in Anführungsstrichen, ja schon erstmal vorgestellt. Du hast erstmal diesen Werbespot von dem einen, Al Pacino, wie er heißt, der da sein Softdrink Booty Sweat bewirft. Den er auch übrigens immer im Dschungel mit dabei hat und zwischendurch auch mal erwähnt, ne, und gezeigt wird. Ja, da macht er ganz krasse Schleichwerbung für. Ich glaube, das ist auch nur deswegen im Film, dass er die Rolle angenommen hat, um sein Getränk da zu vermarkten. Dann Jack Black halt als der Komiker, der aber drogensüchtig ist und sich auch schlecht benimmt. Genau. Da war so ein bisschen egozentrisch. Aber sind sie alle egozentrisch? Ja, das stimmt. Dann diesen Robert Downey Jr. spielt halt Kirk Lazarus, genau. Diesen Hardcore-Method-Actor, der sich da in jede Rolle komplett einfühlt. Ja, aber auch dann wirklich sehr übertrieben. Komplett übertrieben. Also es wird alles überspitzt. Ja, allein, dass er schon für diesen Tropic Thunder-Film spielt, der eigentlich einen Film eines Afroamerikaners und lässt sich dann für eine teure OP Hautpigmente, keine Ahnung, spritzen oder irgendwie. Auf jeden Fall wird der dann auch extra dunkelhäutig gemacht für diesen Film und der lebt sich ja auch in dieser Rolle so extrem rein, dass der selbst, wo die wissen, dass es, oder zumindest ahnen, dass es vielleicht nicht alles echt ist, sich aber trotzdem nur so in diese Rolle rein versetzt und immer weitermacht, obwohl der ja selber sagt, ja, das ist alles echt und es wird gar nicht mehr gedreht, aber trotzdem spielt er immer noch diese, in der Rolle. Genau, und er spielt aber immer noch weiter. Ja. Das ist schon echt gut. Ja. Wen haben wir noch? Dann der jüngste Typ da, der irgendwie meint, er hätte die Rolle angenommen, damit er von seinem, hat irgendwie Hämorrhoiden-Werbung immer gemacht oder sowas, um davon wegzukommen. Genau. Und weil er hofft, dass er endlich rauskommt und eine Frau kennenlernt. Ach so, ja. Aber was bis jetzt noch nicht geklappt hat. Und dann halt von Ben Stiller, Tuck Speedman so rum. Genau, Tuck Speedman, der... Der ja so den dümmlichen Actionhelden. Genau, der im Grunde nur irgendwie bekannt ist aus einer Actionfilmreihe, die sie ausgeschlachtet haben, auch bis zum geht nicht mehr, bis zum sechsten Teil oder sowas. Und der irgendwie halt, keine Ahnung, eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so toll ist, aber versucht irgendwie wieder so ins Rampenlicht zu rücken, mit dem Film zum Beispiel jetzt. Aber es halt nicht so ganz klappen will. Ne? Also der nimmt das auch extrem ernst, die ganze Sache. Ja. Ich hatte gelesen, dass Ben Stiller wo meinte, dass seine Rolle irgendwie auf den jungen Sylvester Stallone zurückgeht. Ja, es hat parallel, muss man schon sagen. Also so diese Action-Szenen, die da zwar natürlich übertrieben dargestellt sind, aber ja, man kann schon so Parallelen sehen, dass er das so vielleicht so ein bisschen als Vorbild genommen hat. Ja, und Robert Downey Jr. irgendwie so ein Mix ist aus Colin Farrell, Russell Crowe und noch jemandem. Ja. Dass sich halt neben den Sets komplett daneben benimmt, sich schlägt und säuft und... Ja, nackt vor der Kamera saufen steht und sowas, ja. Ja, sowas, das ist eigentlich ganz witzig. Ja, der Film beginnt halt mit diesem Fake-Trailer, wo die erstmal eingeführt werden und dann geht's ja halt direkt los mit der ersten Filmszene quasi. Die, wo ich sehr sagen muss, am Anfang sehr real wirkt, als wäre das wirklich halt normaler Film eigentlich. Ja, eben. Bis die halt dann einmal kurz die Kamera schwenken und man sieht dieses ganze Set da. Ja, weil, also, da ist schon alles komplett überspitzt, die Gewalt völlig übertrieben, was da passiert. Ja, der halbe Dschungel wird in die Luft gejagt, im Grunde genommen. Mit irgendwelchen Effekten. Ja, und die Ben Stillers, also Tuck Speedman, der da auch ganz überdramatisch da aus dem Dschungel kommt und bestimmt 100-mal angeschossen wird und dann in Zeitlupe zu sich Boden so fällt, lässt, die Arme hochreißt. Das ist übrigens eine Anspielung auf Platoon gewesen, auf der da auch ein bisschen, also in der Film Platoon von 86, glaube ich, auch so ein Kriegsfilm, da ist es Willem Dafoe, der so aus dem Dschungel kommt, die Arme so hochreißt und zu Boden fällt. Da sind ganz viele Anspielungen halt auf andere Kriegsfilme drin. Ja. Ich glaube, da könntest du jetzt auch 50 Minuten reden. Und dann liegen die halt da und Er versucht halt zu weinen und schafft's nicht. Und dieser Kirk Lazarus, Robert Downey Jr., der heult da komplett übertrieben aber und so rotzt. Und ja, ja, auch so komplett drüber. Und dann sagt er halt, Cut, sollte er überhaupt weinen? Soll nicht nur ich weinen? Und dann wird sich halt beschwert und soll was umgeschrieben werden. Dann merkst du halt schon, dass irgendwie die Stimmung am Set auch gar nicht so gut ist. Was ich wohl auch finde, was den Film so ein bisschen ausmacht, sind diese kleinen Witze nebenbei, wie er halt sagt, ich spüre meine Hände nicht mehr. Und hat dann im Grunde gar keine Hände mehr, wirklich, also es sind halt nur noch so zu Fetzen. Und dann aber auch so nebenbei so einen Satz rausfallen lässt, wie, wenn wir das hier überstehen, dann bringe ich dir das Jonglieren bei. Zum Beispiel, das ist mir so in den Kopf gegangen, weil ich mir gedacht habe, das sind so kleine Wortwitze, die den halt im Film auch so ein bisschen ausmachen, die immer wieder zwischendurch fallen, wie das zum Beispiel. Mhm. Das ist so. Oder meint, glaube ich, wenn wir hier rauskommen, machen wir so eine Dreierband und ich spiele dann das Klavier. Ja, genau, solche Sachen. Das ist halt schon ganz gut gewählt. Ja, wie gesagt, also am Set stimmt es halt nicht. Der Regisseur flippt förmlich aus dann und geht halt dann noch der Pyro-Effekt schief, dass sie dann tatsächlich den halben Dschungel da explodieren lassen für 40 Millionen oder so. Und es wurde nichts aufgenommen. Oder zumindest nicht so, wie es geplant war. Ja, genau. Also komplett für die Katze. Ja. Dann kommt er halt auf die Idee, die müssen halt aus ihrer Komfortzone raus und die wahre Angst spüren, wie sie halt im Dschungel sind. So. Dann setzen die irgendwo im Dschungel halt ab. Genau. Und das ist eine der witzigsten Szenen, finde ich, wie dieser Regisseur dann halt vor denen steht, dass denen das erklärt und so richtig ernst ist und stinkend sauer und dem einen auch eine klatscht. Genau. Damit er das mal versteht, dass jetzt hier wirklich der Film gedreht werden soll, damit es mal vorangeht. Er sagt so, ich habe hier das Walkie-Talkie, damit rede ich zum Helikopter. Der Helikopter ist Gott, ich bin Jesus. Und ihr folgt mir jetzt. Und dann dreht er sich rum und tritt auf eine Mine und explodiert. Ja, aber das Witzigste ist auch noch, dass sie das alle haben irgendwie, denken wirklich, der ist explodiert, bis auf der Ben Stiller, also der Tux Speedman, der dann noch so meint von wegen, ja, das ist voll die Attrappe, guck mal den Kopf an, das ist kein echtes Blut, das ist nur Maismehl oder Maisstärke und fuchtelt dann mit diesem Kopf, wo dann die halben Eingeweide raushängen, noch so rum, ja, voll die geile Attrappe und das ist alles nur Fake und guck doch mal. Und das ist so richtig fies irgendwie, aber auch lustig zugleich, also ist halt auch wieder so komplett überspitzt und übertrieben. Also da steckt dann, glaube ich, auch den Kopf auf sein Gewehr und macht dann so, seht her. Und das sehen dann irgendwelche Drogentypen, die auf Patrouille im Dschungel und sagen, sie haben keine Angst vor dem Tod. Richtig. Richtig, genau. Also die denken dann wiederum, das sind keine Schauspieler, sondern irgendwie Drogenfahrender, die im Dschungel unterwegs sind, um die hochzunehmen. Genau, richtig. Ja. Also sehr viel Verwechslung in dem Film. Und ja, allein wie der dann, wie die dann angegriffen werden von diesen, wie du gerade gesagt hast, die dann halt finden aus diesem Vietnamlager. Und der wirft dann da angeblich eine Granate hin und in diesem Moment zufälligerweise zündet aber dieser Pyrotechniker die vorher angebrachten Sprengstoff an den Bäumen und ist genau in diesem Moment, wo er wirklich diese Granate wirft, drückt er auf diesen Knopf und es geht wirklich alles hoch und es wirkt halt alles so echt, obwohl das ja alles in dem Moment ja auch gefaked ist. Aber und die denken dann halt sofort, okay, jetzt wird gedreht. Genau, richtig. Jetzt müssen wir halt Schauspielern. Genau, mit diesen extrem dargestellten, ja, so auf ein Knie runter, die Waffe hoch und überall schießen. Und die haben ja eigentlich nur Platzpatronen und die anderen schießen ja mit echten Waffen und die verstehen das einfach nicht. Das ist schon echt dargestellt. Ja. Ja. Sehr witzig. Genau, und die, wie gesagt, also dieser Kirk Lazarus und Tux Speedman, die vertrauen sich halt gegenseitig nicht so richtig, weil Robert Downey Jr.'s Figur halt schon den Eindruck hat, okay, der Typ ist explodiert. Ja. Wir drehen halt hier eh nicht. Wir sollten vielleicht zum Helikopter zurück. Oder so. Und Tag Speedman hat aber die Karte, kann die aber gar nicht lesen. Ja. Und führt die dann halt sonst wohin, bis sie sich dann zerstreiten und trennen voneinander. Und ist auch eine richtig lustige Szene. Am Anfang war ja zu sehen, wie die Figur von Ben Stiller auf irgendeinem Cover hinten drauf mit so einem ja. Panda-Baby da abgelichtet wird. Und also halt so Promo-Rotz für die Karriere. Richtig. Und dann ist er irgendwie so im Dschungel und es regnet und es gewittert und es ist dunkel. Und er guckt da auf seinem kleinen iPod, den er da dabei hat, irgendwie einen Star Trek-Film. Und plötzlich hört er so Geraschel von links, von rechts, von hinter sich. Und dann wurde er angefallen. Und er zückt sein Messer, sticht zu und dann stellt sich heraus, dass er gerade einen kleinen Panda erstochen hat und dreht ab dann komplett frei, weil er dann irgendwie den Kopf als da Hut auf seinen trägt. Kopf draufsetzt. Ja, als er trägt ihn als ja. Hut. Und dann, ja. Kriegt es aber irgendwie vorher noch geschafft, seinen Manager anzurufen über dieses komische Satellitentelefon und fängt dann an so von wegen, ich habe etwas getötet, was ich so liebe. Und der fängt dann an so, ja, okay, du hast eine Nutte getötet, okay, du musst das und das und das machen, um sie verschwinden zu lassen. Nein, ich habe einen Panda getötet, einen süßen kleinen Panda. Und in der nächsten Szene sieht man wirklich, wie er dann da so hochkommt mit diesem Panda als Hut auf dem Kopf. Was so irgendwie so furchtbar ist, aber weil er halt vorher noch so geheult hat, dass ja. er den umgebracht hat und auf einmal trägt er den als Hut. Ja. Das ist total, also total abgedreht danach irgendwie. Ja. Oh je. Er wird dann gefangen genommen, landet halt in dem Lager und die erkennen ihn halt wieder als seine Rolle, die er da mal gespielt hat als geistig Behinderter im Film Simple Jack. Genau. Weil das der einzige Film ist, den die da haben. Den die da auf VHS zur Verfügung haben, den gucken die halt hoch und runter. Dann muss er hier auf der Bühne für die halt diese Rolle nachspielen. Was er wohl am Ende richtig toll findet, komischerweise. Ja, weil da kriegt er den Anklang, auf den er immer gerade gehofft für diese hat. Rolle, ja. auf die er immer gehofft hat, genau. Und ich finde, also, du hast ja schon gesagt, es gab viel Kritik und gerade genau. auch an diesem Subplot mit dieser geistig behinderten Rolle. Richtig, genau. Die er da nachahmt, sag ich jetzt mal. Und das vielleicht auch zu Recht, aber klar kannst du drüber lachen. Ich finde aber, der Film stellt das an sich schon kritisch dar. Es wird ja auch mehrfach gesagt gehabt irgendwie. Und andere Filme aufgezählt, die es ähnlich gemacht haben wie Forrest Gump oder Rain Man. Genau, richtig. Also der Robert Downey Jr. oder zumindest die Rolle von ihm sagt ja zu ihm, ja, man spielt halt das, man macht das halt nicht. Man spielt keine behinderte Rolle, also eine Rolle eines Behinderten, das macht man nicht. Und deswegen wäre halt auch seine Karriere so schlecht, weil man, das gehört sich halt nicht. Wenn, müssen die irgendwie noch, aber er sagt es ja auch so, wenn, dann müssen die noch irgendwas können. Also genau. Rain Man konnte halt gut zählen oder so und Forrest Gump war ein Kriegsheld. Richtig. Dann wird da, glaube ich, noch so ein Sean Penn-Film aufgezählt, I Am Sam. Ja, wo er halt auch sowas spielt und danach war seine Karriere halt sozusagen am Ende, meint, also sagt er dann so. Ja, ja. Also irgendwie. Die stellen es ja schon auch kritisch dar, dass halt Schauspieler solche Rollen annehmen, um halt Preise zu gewinnen. Richtig. Genau. Weil du da halt relativ gute Chancen hast. Warum auch immer. Und das wird halt da schon kritisch angemerkt, finde ich. Und genau, halt richtig. Finde ich deutlich überspitzt natürlich dargestellt. Aber ja, das ist halt die Machart des Films. Oder? Ja, im Grunde macht es sich ja eigentlich nicht über die, sagen wir mal, darüber lustig, sondern eher darüber über die Schauspieler die genau, sowas machen. Die das, ja. Genau, richtig. Also es geht halt hauptsächlich das darum, dass die Schauspieler in Kritik geraten in diesem Film, dass sie halt dann immer, ja, dass es solche sind, die halt eben immer nur saufen, drogensüchtig sind und so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass dann halt auch erwähnt wird, ja, habt ihr das Buch gar nicht gelesen oder das Drehbuch gar nicht gelesen, und die alle gucken so und denken, nee, warum sollte ich, so eine Art, ne? Weil, ich habe das Cover gesehen. Genau, so. Das würde halt schon ausreichen, um Schauspieler zu sein. Sowas wird halt eher in dem Film halt kritisiert. Ne? Robert Downey Jr., der meint, ich lese keine Drehbücher, die Drehbücher lesen mich. Aber richtig. Das ist nur eine Nonsens-Aussage. Ja, aber die, glaube ich, auch vielleicht so in Wirklichkeit von Schauspielern wirklich kommen können, ne, wenn die da so abgehoben sind. Ne? Ja, das stimmt. Also auch dieser Lazarus, wie heißt Kirk Lazarus? Genau. Der halt, wie du schon gesagt hast, halt eine Pigmentoperation durchführen lässt, nur damit er noch tiefer in die Rolle eintauchen kann. Ja. Und dann auch die ganze Zeit halt in der Rolle drin ist. Und genau das wird ja auch kritisiert. Also du hast ja teilweise auch manchmal, was Hollywood-Nachrichten angeht, gab es mal zum Beispiel einen Kriegsfilm Fury, glaube ich, mit so einer Panzerbrigade, wo Brad Pitt mitspielt und halt Shia LaBeouf. Mhm. Und da wurden während der Dreharbeiten schon irgendwie, so kamen so Nachrichten raus, dass Shia LaBeouf sich nicht selber einen Zahn gezogen hat, sich 4 Wochen nicht geduscht hat und dann halt gestunken hat wie so ein Schwein. Ja, so manche drehen einfach da ja nur voll halt, um halt in dieser Rolle zu sein. Ja. Genau, ja. Dieses komplette Nonsensverhalten wird da halt auch kritisiert. Oder halt, dass sie da irgendwie Bootcamps vor Kriegsfilmen machen, damit die Schauspieler sich dann wie echte Soldaten fühlen können. Ja, genau. Was halt auch, das ist halt nicht das Gleiche. Richtig. Also, ist halt alles sehr satirisch, und das muss man halt schon im Hinterkopf behalten, das halt nicht so ernst nehmen, logischerweise. Richtig, aber das Machen ist auf eine, sagen wir mal, gute, lustige Art, finde ich. Wie gesagt, man muss den Humor irgendwie auch so ein bisschen. Den muss man teilen, ja. Genau. Aber wenn man darauf steht, ist das schon echt sehr gut. Ja, ich weiß noch, wie wir den das erste Mal gesehen hatten. Ich glaube, wir haben uns richtig den Arsch weggelacht. Ja, meine beste Szene kommt ja erst noch am Ende. Finde ich. Ach ja, ich weiß, welche du meinst. Ich weiß es nicht. Aber auch zwischendurch. Die Figur von Jack Black ist ja, wie gesagt, drogensüchtig und hat da seine kleine Tüte mit Kokain oder was. Nein, das sind seine Fruchtdrops. Genau, Fruchtdrops. Im Englischen sind es Jelly Beans, genau. Die dann von einer Fledermaus geklaut werden, die er dann tot beißt in seinem Anfall. Um aus dem Blut das letzte Stück bisschen Kokain noch rauszusaugen, was er noch kriegen kann, ja. Und da ist er dann zwangsweise auf Entzug und an versucht Stelle, es aber bis fast zum Ende noch zu verheimlichen, dass er drogensüchtig ist. Das kommt erst ganz, ganz am Ende. Obwohl es jeder merkt. Ja. Ne? Ja, weil der so rumläuft, so, mir ist kalt, ja, willst du meine Jacke haben? Bist du verrückt? Hier ist es total heiß, hier ist total schwül. Oh. Also, der ist ja schon am Anfang, wo die halt in den Dschungel ausgesetzt werden und dann alle dastehen, da geht er ja kurz mal ins hohe Gras. Kommt wieder und macht dann so, wow, jetzt kann es losgehen. Richtig. Also es deutet eigentlich alles darauf hin, aber irgendwie keiner erwähnt es so wirklich. Und er versucht das echt zu verheimlichen, was aber totaler Blödsinn ist. Und irgendwann, wo die halt dann vor diesem Camp sind und das Camp entdeckt haben, glaube ich, sagt er dann auch, scheiße, ich kann da nicht mit runtergehen, da ist Haufen Heroin, da würde ich das alles aufschniefen. Ja. Ihr müsst mich unbedingt an den Baum binden, damit ich einen Zug machen kann oder so. Dann hängt er da an dem Zug, an diesem Baum festgezurrt und die anderen am Lagerfeuer und fängt dann an, die Leute zu beleidigen. Ja, ich hab's geschafft, kein Problem. Er hängt da erst zwei Stunden oder so. Ja, ich glaube ja, nicht mal. Ich hab das Schlimmste hinter mir, er könnte mich loslassen. Dann fängt er an zu beleidigen. Dann irgendwie, ja, deine Mutter ist eine vertrippelte Hure. Ja, eine vertrippelte Hure. Oh, ich tut mir leid. So, bist du vielleicht, weißt du noch, damals, als ich deine Mutter eine verdripperte Hure gemeint habe? Ja, das tut mir so leid, das war nicht ernst gemeint. Ich hab's nicht so gemeint. Ja, der haut da halt so Dinger in seinem noch Entzugswahn raus, wo du dir echt an den Kopf fasst. Ja. Oh ja. Yeah. Naja, das Witzige da auch wieder, dass sie da auch wieder das Drehbuch zu Rande ziehen. um Tag Speedman halt zu befreien, weil das auch wieder genau, genau passt wieder. So eine Befreiungsaktion halt im Drehbuch aussteht. Und die verkleiden sich dann und wollen dann hier dieses Camp da infiltrieren, kommen da halt rein. Und dann geht es natürlich ein bisschen schief, werden enttarnt. Genau. Und dann geht halt das Geballer los. Und dann müssen dann halt ihn befreien und da flüchten. Genau. Wo man dann sagen muss, dass er gar nicht halt gehen möchte, weil er sich da so, ja, sagen wir mal, geliebt ja. fühlt von dem Publikum, weil er halt ja jeden Abend auftreten muss und er ja mittlerweile auch, sagen wir mal, sein, so einen kleinen, ja, wie er in der mesischen Jungen adoptiert hat. Ja. Den er halt so als sein, was hat er, ich weiß gar nicht, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wie er den betitelt. Ich weiß gar nicht. Er adoptiert ihn halt so eine Art als kleiner Sohn und er soll ihn halt als Papa bezeichnen. Und genau. Das ist auch so total verrückt. Hat ihm da so einen kleinen, aus Zweigen so einen kleinen Oscar gebastelt. Genau, den er richtig. Ja. Okay, und dann kommen die halt an und wollen ihn mitnehmen und gibt es erstmal so ein Gespräch zwischen Tuck Speedman und Kirk Lazarus. Weil er halt nicht verstehen kann, dass er sie mitkommt. Klar, er kann es verstehen, aber also halt mitkommen, dann kommt halt die Gegenfrage, warum er immer noch in der Rolle ist. Ja. Aber das ist auch nochmal so betitelt, ja, er würde einen Typen spielt, der nicht weiß, welcher Typ er ist. Oder so. Ja. Wir kommen halt in so eine Spirale rein. Und dann fängt plötzlich auch er an, irgendwie alles zu hinterfragen. Ja, wer ist er überhaupt? Und ja, er nimmt dann halt seine Perücke ab, als hat er so richtig blondes Haar und seine Kontaktlinsen raus, hat er so richtig hellblaue, leuchtende Augen und das alles mit diesem dunkelhäutigen Teint. Das sieht halt komplett skurril aus. Also ja. Bricht halt komplett dann alles. Mhm. Ja. Und ich habe jetzt gelesen, dass mir während des Films wie so häufig nicht aufgefallen. Ich habe das jetzt in der Recherche bloß gelesen. Weil der Schauspieler, der spielt, ist ja Kirk Lazarus. Genau. Lazarus ist irgendwie scheinbar in der Bibel jemand, der von Jesus irgendwie von den Toten zurückgeholt wird. Und die Rolle, die dieser Kirk Lazarus spielt, ist bla bla bla Osiris. Mhm. Das ist Sergeant Osiris oder genau. So. Und Osiris ist wohl in der ägyptischen Mythologie der Gott für das Jenseits und die Wiedergeburt. Finde ich ganz witzig, dass sie da so, also wenn einem das bewusst ist, fällt es natürlich wahrscheinlich sofort ins Auge. Aber die haben ja manchmal in Filmen irgendwie so, ja, dass sie das so doppeldeutige Namen und so. Und hier halt in doppeltem Sinne relativ offensichtlich. und in dieser Szene dann hat er ja auch wie so eine Art Wiedergeburt, weil er dann erstmal sich selbst wieder erkennt. Plötzlich lässt er auch diesen, ich sag mal, schwarzen Slang da fallen, den er die ganze Zeit über auch geredet hat, wofür er dann auch von seinem Co-Star, der halt wirklich schwarz ist, kritisiert, warum redest du die ganze Zeit so? Wir reden nicht die ganze Zeit so. Was soll denn das? Ja, vor allem, du bist Australier, also benimm dich auch so. Ja, und dann hat er halt plötzlich seinen so normalen Sprachduktus wieder drin und hat das wie so ein Erwachen. Ja. Und dann schaffen sie es halt auch Tuck Speedman so ein bisschen zu überzeugen, aus seiner Rolle da rauszuholen, wieder in die Realität zu bringen und flüchten dann halt zum Helikopter, der da schon bereit steht, genau, die rauszuholen. Dann kommt einer deiner witzigen Szenen, also ja. Er bringt ihn noch bis dorthin zur Brücke und sagt dann, ja, ich bleib hier, ich habe hier mein Publikum, die ich vertrauen hab hier mir. Die vertrauen mir, ich habe hier meinen Sohn, meinen kleinen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Ich weiß nicht, wie er den bezittelt hat, ja. Aber der will halt unbedingt da bleiben. Irgendwas mit halb. Ja, genau. Und der will halt da bleiben, gerade auch für seinen Sohn, der will ja für den da sein und ist er jetzt Vater und so. Und läuft da eigentlich hin und man sieht ihn auch nicht mehr. Man hört dann plötzlich nur noch Schüsse. Und, ja. Und die warten extra noch kurz den Moment in dem Hubschrauber und dann sieht man, wie der Tuck Speedman über diese Brücke rennt, die ganzen Vietnamesen hinter denen mit den Waffen und dieser kleine Junge, den er seinen Sohn nennt, auf seinen Schultern oder auf seinem Rücken hängend, mit so einem kleinen Messer auf ihn einstechend. Und er brüllt, ich habe mich geirrt, ich habe mich geirrt. Und dieser kleine Junge, die ganze Zeit immer auf ihn einsticht und er schnappt ihn nur an den Händen oder an dem Fuß und wirft ihn weg wie so ein Wurfstern. Und rennt einfach nur um sein Leben. Und ich fand das so geil, wie der, also, ja, man soll nicht drüber lachen, aber er wirft ihn halt weg und der Junge macht halt wirklich im Flug die Arme und Beine so weg, dass er aussieht wie so ein Stern, der so wegfliegt. Ja. Oh. Man muss dazu sagen, der Junge überlebt wohl. Er sitzt ja dann da, so beschränkt so seine Arme und schmolzt. Genau, so. Richtig. Also er hat es überlebt, aber ich fand diesen Moment, wie er den halt so wegwirft, man rechnet damit so gar nicht. Und das sah so lustig aus, wie der halt witzig, alles in alle, die Arme und Beine in so in alle Richtungen streckt und halt aussieht wie so ein Stern, der so wegfliegt. Ja. Ja. Und dann schaffen sie es halt aus dem Dschungel raus und aber wieder auch den Film fertigzustellen. Wieder mit so einer richtig dramatischen Szene, wie am Anfang dieses übertrieben dargestellte, ich falle jetzt und so wie am Anfang im Grunde genommen, aber ja, sie schaffen es halt wieder raus aus dem Dschungel. Ja. Hm. Um das noch kurz zu erwähnen, Matthew McConaughey spielt Tuck Speedmans Agenten. Genau. Der da die ganze Zeit halt Telefonkontakt am Anfang noch hat und dann sich drüber aufregt, dass für seinen Star kein digitaler Videorekorder am Set bereitsteht und das ist irgendwie so das größte Problem, was er da sieht, dass hier kein digitaler Videorekorder da ist und er meint dann, ja, ich kümmere mich sofort drum, ich mache mich auf den Weg und das steht so im Vertrag, dass du den kriegst, also besorge ich dir den. Ja. Ja, das steht so im Vertrag, dann legt er sich hier mit Les Grossman, mit dem Produzenten von Tom Cruise gespielt an, der dann halt gar nicht ernst nimmt. Dann meldet sich halt noch diese Drogenbande per Funktelefon und verlangt 50 Millionen und dieser Matthew McConaughey denkt halt, das wäre irgendwie eine andere Agentur, die ihn jetzt abgeworben hätte. Und reist dann halt in den Dschungel rein, bis zu der Stelle, wo dann der Helikopter tatsächlich auch ist und hat diesen Videorekorder halt in der Hand. Ja, ich habe den Videorekorder. Ich habe ihn dir besorgt. Für meinen besten Freund. Das ist so witzig. Oh Mann. Was wohl gut ist, weil er denen noch das Leben rettet damit, weil diese Vietnamesen ja noch diese, was ist das? Rakete losschicken und genau in dem Moment wirft er diesen Rekorder hoch, der genau dann da auf diese Rakete trifft und der Helikopter gerettet wird und die wegfliegen können und der flitzt nur weg in den Dschungel. Man sieht gar nicht überhaupt, wie der zurückkommt. Also so wirklich, du siehst ihn nur wegflitzen und alle sind irgendwie gerettet. Nur durch diese Aktion. Ja, Happy End. Richtig. Ja, dann sehen wir noch Oscar-Verleihung für Tropic Thunder, die größte, was? Ich weiß gar nicht mehr, letztendlich wirklich hieß. Für eine wahre Geschichte, warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben, ich muss es nur lesen können. Für eine wahre Geschichte, für nicht, ich kann es nicht mehr lesen, aber das war irgendwie so ein ganz langer Text für eine wahre Geschichte, für die teuersten, nicht gefakten Kriegsfilm aller Zeiten, irgendwie sowas. Ja. Bekommt er halt dann Tuck Speedman den wahren Oscar als bester Darsteller. Ja, endlich. Das geschafft hat. Verkündet von seinem Freund, den Kirk Lazarus. Kirk Lazarus. Der Robert Downey Jr., ja. Der dann auf der Bühne so, ja. Mal vor dem Bier aufmacht, so, ja, verdammt. Ja. Und zeigt dann auf Tuck Speedman, ja. Da hat er ihn und ganz witzig, was ich auch lustig fand, gibt es halt diesen Kameraschwenk ins Publikum, wo dann halt Tuck Speedman sitzt und vor ihm John Voight, der sich dann halt sichtlich ärgert, weil er auch nominiert war. Und das ist irgendwie so eine Anspielung auf den Moment, den es halt wirklich gab in den 60ern oder so, wo John Voight für den Film Asphalt Cowboys nominiert war und gegen John Wayne verloren hat. Muss er sich wohl auch sichtlich geärgert haben. Finde ich ganz lustig. Ja, die machen echt viele Anspielungen auf sowas, ne? In dem Film. Ja, das ist schon gut. Das stimmt. Aber man dürfen nicht vergessen, der Ende des Films, wie sie Tom Cruise in seinem doch sehr sehr gut dargestellten Charakter einfach nur hinstellen, wie er einfach... Und tanzen lassen. Ja, tanzen lassen, aber so übertrieben, weiß ich nicht, gangstermäßig tanzen lassen und dann halt nebenbei nochmal alle Schauspieler da, also zeigen, ne, so Ausschnitte zeigen in den Szenen und sowas und er halt da einfach nur so gangstermäßig abtanzt. Mit seiner Halbklatze, ja, also und sowas. Ja, die schauen ja da gerade die Oscars und dann macht er irgendwie den Fernseher aus und meint, ja, wir haben es wieder mal geschafft. Genau. Irgendwie so und so viel Millionen Umsatz, ein Oscar, irgendwie das und jenes noch geschafft. Und dann geht halt sein Assistent da aus dem Raum und er guckt nochmal so, hört die Tür, steht auf und macht halt die Musik an. Ja. Und fängt so an zu tanzen, so komplett, weiß ich nicht, Hip-Hop-Moves, ja, mit drin, genau. Und was weiß ich. Und dann fängt halt der Abspann an, so reingeschnitten mit. Genau. Das ist halt mega geil. Auch mit einer der besten Szenen, muss ich sagen, auch wenn es Tom Cruise spielt. Ja, das stimmt. Finde ich auch mega geil. Ja, hast du noch was zum Film? Ja, wenn man den Humor mag, auf jeden Fall eine Filmempfehlung, muss man mal geguckt haben. Das muss, ja, finde ich auch. Muss man dafür mal gesagt haben. Also wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang gesagt, ist halt nicht für jeden was, ne, wegen klar, die Kritik, die er da gekriegt hat, aber es ist, man muss ihn auf jeden Fall mal geguckt haben, finde ich. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, bei Prime kann man sich leihen. Genau. Jetzt gibt es, ich sehe ja noch auf dem anderen Sachen, Maxdome etc. Vielleicht gibt es ja wieder mal ein 99-Cent-Angebot. Aber mal drauf achten. Genau, richtig. Ich habe den angeguckt für 99 Cent, habe ich ihn ausgeliehen. Genau. Genau. Ich habe die Blu-ray zu Hause. da war der Director's Cut drauf. Wir haben gerade im Vorgespräch jetzt schon mal festgestellt, bei Prime ist halt die Kinofassung drauf. Die geht irgendwie in Stunde 40. Der Director's Cut. Ich fand, er hat ein bisschen auch Längen gehabt. Es war alles ein bisschen, ich will es nicht sagen zäh, aber man hat schon gemerkt, es könnte ein bisschen straffer sein. Der geht nämlich 2 Stunden, also 20 Minuten länger. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich nötig ist. Das müsste ich jetzt die Kinofassung nochmal gucken. Kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber ich denke, beide Versionen, je nachdem, an welche man kommt, ist da auf jeden Fall sehenswert, ja. Denke ich doch, ja. Ja, so viel dazu. Also klare Empfehlung von uns beiden. Auf jeden Fall, und ja. Und gern beim nächsten Mal dann Tugger and Dale vs. Evil. Ja. Da haben wir uns auch zerschossen vor Lachen, wo wir den geguckt haben. Ja, da geht auch so ein bisschen, ja, nicht ganz so in die Richtung, aber ist auch ein spezieller Humor. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall richtig lustig. So, dann kommen wir mal zu unserer Schlusskategorie. Ja, da bin ich gespannt, was du ausgesucht hast. Nice oder Scheiß. Ich hatte eine andere Idee, das war jetzt Evas Idee. Die habe ich einfach mal übernommen. Okay. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du alle Filme kennst, aber die meisten auf jeden Fall. Okay. Ich bin gespannt, was du für ein Urteil fällen wirst. Oh Mann. Fang mal an mit Abenteuer im Zauberwald. Oh, Abenteuer im Zauberwald, ja. Nice, natürlich. Kindheitserinnerung, die doch sehr, also für uns beiden jetzt natürlich, denke ich, sehr bekannten russischen Märchen. Hier kennt man die bei uns zu Hause jetzt nicht wirklich, aber definitiv nice, ja. Ist pure Kindheitserinnerung. Also, genau, also nicer Scheiß heute zu sowjetischen und DDR-Märchenfilmen. Genau. Sind wir halt mit groß geworden. Für die es nicht kennen, das läuft ja aber generell auch im WDR jedes Mal Weihnachten. Richtig, aber leider mittlerweile etwas weniger. Könnten sie mehr zeigen, finde ich. Anstatt also ist ja 10.000 Mal Aschenbrödel da oder 3 Haselnüsse so für Aschenbrödel. Ja. Feuerwasser und Posaunen. Nice. Ich weiß, das ist Mamas Lieblingsmärchen. Das weiß ich. Meins jetzt nicht, aber ich würde sagen, nice, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich fand es ganz witzig, wenn die in dieser Unterwasserwelt sind, mit diesem Wasserkönig. Genau, ja. Dem halt so langweilig ist. Es ist so langweilig, nichts zu tun. Ja, ganz lustig. Der Hirsch mit dem goldenen Geweih. Oh, das ist mein Lieblings. Deswegen auf jeden Fall. Nice. Echt? Das ist mein Lieblingsmärchen davon, ja. Ich glaube, ich habe den noch nie komplett gesehen. Ich weiß gar nicht. Schäm dich. Was da so richtig passiert, außer dass es diesen Hirschen gibt mit dem goldenen Geweih. Man muss sagen, dass der Hirsch gar nicht so wirklich die Hauptrolle spielt. Also es geht gar nicht so extrem um diesen Hirsch. Es geht halt hauptsächlich um diese zwei Mädels, die entführt werden von der Hexe Baba Yaga, wo die Mutter dann auf dem Weg ist, um die wiederzukriegen. Und der Hirsch hat eigentlich im Grunde genommen so eine Art Nebenrolle nur. Ja, aber ich finde, das ist mit einer der besten, ja. Musst du auf jeden Fall mal komplett gucken. Ja, ich weiß gar nicht. Die haben, unsere Eltern, glaube ich, die DVD da, ne? Ja, die haben wir mal immer wieder geschenkt. Ich meine, da müsste der dabei sein, ja. Die Eiskönigin ist, glaube ich, tschechoslowakisch. Ja. Oder Schneekönigin, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine das mit der bösen Königin. Ich weiß, was du meinst. Ja. Also scheiß würde ich jetzt nicht sagen. Oha. Nice würde ich jetzt auch nicht sagen. Oha. Ist okay. Okay, krass. Also ich finde ihn echt gut. Den als Kind auch mal hier im Clubkino gesehen, vor Weihnachten lief er da mal. Ich glaube, es war so eine Schulveranstaltung. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber ich finde es cool, dass der halt so ein bisschen düsterer ist. Also alles sehr unterkühlt, ja, wenn er dann hier bei dieser Eis-Schneekönigin ist, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wie sie wirklich heißt. Und dann halt jegliche Emotionen verliert und dann auch seine Schwester nicht mehr erkennt, so richtig. Ja, das stimmt oder schon, so. Aber ich... Das war schon ganz gut. Es war etwas anderes als die anderen. Das stimmt. Ja, die anderen sind halt doch eher ein bisschen so witzig sind. Fröhlicher, ja. Das stimmt. Ja. Die goldene Gans. Oh, Papas Lieblingsmärchen. Ja. Nice. Allein schon wegen dem Lied, was man, also ich zumindest direkt mitsingen könnte, wenn es jetzt laufen würde. Wie die da durch dieses Dorf ziehen, mit alle kleben aneinander und er läuft dann da und singend auf dem Weg, die Königin oder die Prinzessin zum Lachen zu bringen. Ja. Wo man sich jedes Mal fragt, warum muss man darüber lachen, aber okay. Ja, hat funktioniert. Ja. Zweck heiligt die Mittel. Ja. So, jetzt kommt's. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Scheiß. Verstehe ich gar nicht. Hast du die überhaupt mal geguckt? Doch, natürlich. Mir reicht es aber trotzdem, dass der da einmal im Jahr, keine Ahnung, 12.000 Mal gezeigt wird im Fernsehen. Nein, also das ist scheiße. Ja, das verstehe ich auch nicht, dass da so ein kompletter Hype ist immer vor Weihnachten. Da läuft ja teilweise auf 3 Sendern parallel. Richtig. So leicht versetzt. Vielleicht liegt es auch daran. Das ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die nicht leiden kann, was einfach zu viel ist, aber ich es. Nee. Hm. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Nee. Wie er von euch gemacht wird. Nee. Schlecht. Nein. Das kalte Herz. Kenne ich nicht. Also ich habe das schon mal gehört. Vom Titel her, aber habe ich noch nicht gesehen. Also nicht, dass ich jetzt... Ich mit der Oma mal geschaut. Wüsste. Ja, wollte gerade sagen, vielleicht kann es sein, dass ich das als Kind mal gesehen habe, aber... Das ist halt auch ein bisschen düsterer. Sache. Weil er dann für Reichtum halt sein Herz weggibt und dann... Okay. Halt emotional auch so ein bisschen versteinert. Naja, so... Sozusagen. Also irgendeinen Riesen, glaube ich, gibt er das Herz. Habe ich so noch nicht gesehen. Ja, ist aber sehr gut gemacht. Die Geschichte vom kleinen Muck. Oh, ja. Ewig her. Hä? Ich glaube, der kleine Muck ist super. Ja, ist nicht schlecht. Ich finde, zieht sich auch ein bisschen, der Film. Oh, ja. Okay. Vielleicht ein bisschen. Ist halt irgendwie. Aber den haben wir auch mal im Clubkino gesehen, Sigmar. Ja, das stimmt wohl. Und der Oma. Also, ich finde es ganz schön dargestellt, wie er halt als Erwachsener halt den Kindern das erzählt und man halt auch gar nicht weiß, dass er das am Anfang ist. Dass er halt die Geschichte von sich selbst erzählt. Ist nicht schlecht, ja. Okay, nice. Okay. Das singende, klingende Bäumchen. Definitiv besser als Aschenbrödel. Oder Dreier ist für Aschenbrödel. ja, ist okay. Kann man sich angucken. Okay, ich weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Eigentlich nur eine Prinzessin. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist das eine Prinzessin, die so ein bisschen auch abgehoben ist. Hm. Ja, ich weiß gar nicht, ob die ist dann irgendwie mit so einem, die muss dann irgendwie mit so einem Bär zusammenleben und ich glaube, alles, was ich jetzt sagen würde, wäre, glaube ich, falsch erzählt, also deswegen lassen wir das besser. Okay. Ist okay. Gibt bessere. Ja, im letzten kommen auf jeden Fall Bären vor, wenn ich mich recht entsinne, das ist nämlich Schneeweißchen und Rosenrot. Ja. Also. Das war das, wo der eine hier so Bär. Wird, ne? Genau, das sind zwei Brüder, Prinzen. Mhm, und genau. Die zwei Mädels, Schneeweißchen und halt Rosenrot. Und die laufen halt immer durch den Wald, treffen auf diesen Gnom oder sowas, wollen ihm eigentlich nur helfen, machen es aber nur irgendwie viel schlimmer. Stimmt, der ist immer einmal in seinem Bart verheddert, dann schneiden die den einfach ab. Genau, sein geliebter langer Bart. Und wie könnt ihr nur, ihr blöden Hühner und hast nicht gesehen und ja, und diese zwei Prinzen sind halt auch irgendwie sehr arrogant, glaube ich, und sowas. Und der eine wird halt zu einem zu einem Bär verwandelt und der andere, glaube ich, zu einem Adler, zu einem Vogel. Ach und, ja, stimmt. Ja, wie das halt so ist, die treffen aufeinander und am Ende ist dann alles wieder gut. Ne? Die eine kriegt den einen Prinz, der andere die anderen Prinzen und alles heile Welt am Ende. Schön. Sehr schön. Nice. Ja, finde ich auch. Ja. Da kann ich mich auch relativ gut noch dran erinnern, was da passiert. Ja, haben wir das. War sehr viel nice. Ja, das ist halt so, das sind so, ich weiß, einige werden die nicht so kennen an sich, weil das halt nicht so diese berühmten, typischen Märchen sind. Aber ist halt, wir sind halt damit groß geworden. Ne? Wir haben die schon als Kinder geguckt. Die sind ja auch sehr gut. Richtig. Da sind halt, also, ist halt nicht dieses typisch Hänsel und Gretel oder was weiß ich, ne, das halt jeder kennt. Hm. Ist halt ein bisschen anders gemacht, aber auch sehr schön halt, finde ich. Hm. Na, deswegen. Also wer es noch nicht kennt, in der Vorweihnachtszeit gern mal in die dritten Programme schauen. MDR, NDR, WDR, genau. SBR, was weiß ich, R. da laufen auf jeden Fall welche oder halt in den Mediatheken bestimmt. Da gibt es ja heutzutage auch die Möglichkeit, da unabhängig von seriellem Fernsehen sich das anzuschauen. Genau, also wenn man gerne so Märchen und sowas guckt, ich finde gerade auch so für Kinder, man muss dazu sagen, in diesen Filmen wird oft die Hexe Baba Yaga gezeigt, vor der ich als Kind sehr viel Angst hatte, muss ich zugeben. Mhm. Im Nachhinein als Erwachsener denkt man, ne, warum überhaupt, das ist ein Mann in Frauenkostüm. Ja, aber als Kind, weiß ich noch, habe ich mich auch oftmals hinterm Sofa versteckt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ich da war, keine Ahnung. 5 oder 6, was weiß ich. Ja, schon so 13. aber man kann es, also es ist auf jeden Fall schöne Familienfilme, ja. Ja. Gerade so zu Weihnachten. Das sehe ich auch so. Ist das immer ein Muss, mal wenigstens einen geguckt zu haben. Das auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr schön. Haben wir es geschafft für heute, würde ich sagen. Sind sogar auf unsere Zeit gekommen, was ich nicht gedacht hätte. Ja, kannst du mal sehen. Geht schneller als, ich hab's gesagt, geht schneller als gedacht. Richtig, das stimmt. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit dem nächsten Gast. Mal gucken, wer das wird. Ich weiß es schon. Aber ich weiß es immer. Eigentlich soll es jetzt auch jemand anders sein als du. Deswegen. Schön, danke. Aber die Gegebenheiten waren andere, deswegen musste ich das jetzt so lösen. Aber nichtsdestotrotz, es geht weiter im Programm. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Ich bedanke mich bei dir, dass du Zeit hattest und mitgemacht hast. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gern. Ich bedanke mich bei Eva für den Schnitt, auch wenn ich die letzte Folge zur Hälfte selber geschnitten habe diesmal. Jetzt ist es raus. Ich bedanke mich bei Markus mit C für den Intro-Jingle und hoffe, dass Georg bald wieder da ist, damit ich das Intro nicht mehr sprechen muss. Ansonsten, ja, lasst uns positives und negatives Feedback da auf Twitter, Instagram oder per Mail auf unserer Webseite. Wir freuen uns auch immer wieder über Sprachnachrichten. Das heißt, in letzter Zeit ist es ein bisschen eng geworden, deswegen hoffe ich mal, dass für diese Folge wieder eins da ist. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Schauen wir mal. Ansonsten, wie gesagt, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. So, du kannst jetzt auf Stopp drücken. Okay.